SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Breitbandnetze. Im Studio begrüßt sie Michael Stein. Breitband? Boah, weiß ich überhaupt nicht. Schnellere Übertragung halt. Also ich habe da leider überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß, dass die Bilder auf dem Bildschirm sehr schnell erscheinen. Das ist aber auch alles, was ich bisher weiß. Ist erstens interessant, ist sehr bekannt auch in Spanien. Ein breites Band vielleicht? Nee, keine Ahnung. Ja, und dass man sich überall heutzutage anstatt nicht immer auf Französisch und Englisch befasst, sondern auch auf Spanisch so ein E-Mail zuschicken kann. Ist das nicht sowas, dass ich gleichzeitig telefonieren kann und ins Internet gehen kann? Das ist eine besonders schnelle Art, ins Internet. Da bemühen sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft seit Jahren, können überhaupt mit dem Begriff Breitband etwas anfangen. Da werden Diskussionsplattformen gegründet und Gipfelgespräche geführt, Breitbandportale eröffnet und Netzwettbewerbe veranstaltet. Wer aber hat etwas davon? Diese Sendung klärt auf. Breitband, das hat etwas mit einem schnellen Internetanschluss zu tun, über den man ohne lange Wartezeiten die gewünschten Daten aus dem Internet laden kann. Welches Band da wie breit sein muss, welche Anschlüsse es überhaupt gibt, was sie kosten und was sich dann damit anstellen lässt, das erfahren Sie in den nächsten knapp 30 Minuten hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Das Thema. Vielleicht können Sie sich noch dunkel erinnern. Datenfernübertragung. So wurde Anfang der 90er Jahre das genannt, was damals nur wenige Technikfreaks beherrschten. Mit einem Computer Daten über die Telefonleitung übertragen. So klang das damals, wenn Daten mit Hilfe eines sogenannten Akustikkopplers übers Telefonnetz transportiert wurden. Sie flitzten dabei von einem Computer zum anderen. Es dauerte nicht lange und da reichten die mit dieser Technik erreichbaren Geschwindigkeiten schon nicht mehr aus. Der Ruf nach einer Datenautobahn wurde immer lauter. Was das genau sein sollte, darüber wussten nur wenige genauer Bescheid. Am wenigsten die, die den Begriff damals andauernd benutzten. Die Politiker nämlich. Irgendwie schneller sollte alles werden und alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sollten die Datenautobahn nutzen können. Wer aber sollte da nach dem Willen der Politiker auf der Datenautobahn schnell und ohne Staus unterwegs sein? Die Menschen oder die Daten? Mit dem Nachfolger von Datenautobahn, nämlich dem Begriff Breitband, ist das so ähnlich. Er ist ebenfalls höchst erklärungsbedürftig. Fragen wir also ein paar Experten. Was bitte ist Breitband? Wilfried Seibel von der Telekom-Tochter T-Com. Man spricht von Breite, weil man einfach in der Lage ist, da höhere Datenübertragungen zum Kunden hin realisieren zu können. Und das wirkt sich dann zum Beispiel aus, wenn Sie einen Download haben, dass Sie den eben wesentlich schneller vollziehen können. Oder wenn Sie einen Seitenaufbau haben, wo Sie vorher vielleicht unruhig vorm PC hin und her gewibbelt sind, dann haben Sie im Moment sofort die Seite. Das heißt also, diese Technik ist in der Lage, ungleich höhere Datenmengen über die Leitungen zu transportieren. Während die Übertragung von Computerdaten aus dem Internet auf den Computer zu Hause oder in der Firma in Europa bisher eine Aufgabe der Telekommunikationsfirmen war, sieht das in den USA und in Kanada ein wenig anders aus. Dort überträgt nämlich das Fernsehkabel nicht nur TV-Programme, sondern stellt auch die Verbindung zum Internet her. Auch bei uns in Deutschland sind die Kabelnetzbetreiber dabei, ihre Kabel entsprechend zu modernisieren. Eva Krüger vom Kabelnetzbetreiber Isch. Das normale Kabel, das hat so ungefähr eine Breite von 450 MHz und das modernisierte Kabel, das geht dann rauf bis zu 630 respektive 862 MHz, ist also quasi wirklich etwas breiter und man muss sich das so vorstellen, die einzelnen Frequenzen, auf denen die TV-Programme liegen, das sind quasi einzelne Fahrspuren und wir haben noch ein paar Fahrspuren dazu gebaut, um da auch Internet übertragen zu können. Aber nicht nur Telefon- und Fernsehkabel können breitbandig sein, Auch bei der Datenübertragung per Funk sprechen die Anbieter von Breitband. Heiko Witzke von Vodafone. Breitbandigkeit bedeutet, dass mehr Daten fließen können in derselben Zeit. Das ist wie beim Duschen, wenn Sie unter der Dusche stehen und Sie haben eine dicke Wasserleitung, dann macht das Duschen richtig Spaß. Wenn Sie eine zu dünne Wasserleitung haben, dann tröpfelt es halt eben mehr aus der Dusche und es macht eigentlich nicht richtig Spaß. Also Telefonleitung, Fernsehkabel und Funk. Drei Wege, drei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um einen schnellen und leistungsfähigen Internetzugang zu bekommen. Bleiben wir zunächst einmal beim wohl bekanntesten, dem guten alten Telefonkabel. Wilfried Seibel von T-Com. Die Kunden, die sind ja angeschlossen mit der sogenannten Kupferdoppelader. Das ist die Leitung, wo jeder Kunde individuell an einem Netzknoten angeschlossen ist. Und diese Leitung, die hat man früher zum Telefonieren oder für Fax genutzt und entsprechend natürlich auch dann in den Anfängen mit Modem für Internet, aber eben in einer relativ begrenzten Übertragungsmenge. Größenordnung 50, 60 Kilobit, um auch mal eine Zahl zu nennen. Dann hat sich eine neue Technologie aufgetan, die DSL-Technologie, das steht für Digital Subscriber Line. Und diese Technologie, die ermöglicht nun, diese Kupfer-Doppelader effektiver auszunutzen. Und zwar effektiver auszunutzen, dass man bisher nicht genutzte Bandbreiten für eine Datenübertragung nutzt. Am eigentlichen Kabel, an den eigentlichen Drähtchen, ändert sich aber im Grunde nichts. Im Fall des Telefonkabels sind es noch immer dieselben beiden Kupferdrähtchen, die früher die Telefongespräche und heute zusätzlich noch die Internetdaten übertragen. Geändert hat sich nur die Art, wie die Signale durch die beiden Drähtchen transportiert werden. Und auch das Fernsehkabel, das da in unser Haus kommt, wird nicht sichtbar breiter. Es sieht immer noch genauso aus. Man könnte das Fernsehkabel oder die beiden Telefondrähtchen also vielleicht auch mit einem Tunnel vergleichen, durch den einmal nur Pkw fahren dürfen. Das wäre die Nutzung der Telefondrähtchen für reine Telefonate, die Nutzung des TV-Kabels nur für Fernsehsignale. Und dann wird derselbe Tunnel plötzlich zusätzlich auch für Reisebusse, vielleicht sogar für Doppeldeckerbusse geöffnet, die Internetdaten. In der gleichen Zeit können plötzlich also viel mehr Menschen durch den Tunnel fahren. Und das wird möglich, weil dasselbe Kabel, weil dieselben Telefondrähtchen in mehrere Fahrspuren. Er noch ein sogenanntes Modem. Das ist dann das Gegenstück zu den technischen Einrichtungen, die bei uns im Netzknoten dafür noch vorhanden sind. Wie kommt man nun zu einem schnellen Breitband-Internetanschluss? Das ist gar nicht so einfach, denn man muss zwei voneinander getrennte Verträge abschließen, auch wenn beide eigentlich mit ein und demselben Anbieter geschlossen werden. Ein Vertrag ist nur für den Anschluss und einer dafür, dass man dann mit diesem Anschluss auch etwas tun kann. Reichlich paradox, denn man bekommt dafür sogar getrennte Rechnungen. Kein Wunder, dass der Einstieg in DSL von vielen Internetneulingen als schier unüberwindbare Hürde gesehen wird. Bleiben wir mal einen Moment lang beim Beispiel Telekom. Den eigentlichen DSL-Anschluss, den beantragt und bezahlt der Internetnutzer bei der Telekom-Tochter T-Com. Je schneller die Daten dort hin und her gehen können, desto teurer ist der Anschluss im Monat. Standard und für die meisten privaten Nutzer auch völlig ausreichend, ist ein TDSL-1000-Anschluss. Die Zahl 1000 bezieht sich auf die maximale Datenmenge, die pro Sekunde aus dem Internet zum Nutzer hin übertragen werden kann. 1 Megabit oder 1024 Kilobit pro Sekunde, etwa 18 Mal so viel wie bei der schnellsten herkömmlichen Verbindung per Modem. Wem diese Geschwindigkeit nicht ausreicht, der kann mit bis zu 6 Megabit pro Sekunde im Internet unterwegs sein, also deutlich über 100 Mal schneller als mit einem herkömmlichen Modem. Zusätzlich zu einem TDSL-Anschluss muss nun aber noch ein Vertrag mit der Telekom-Tochter T-Online geschlossen werden, über den dann der eigentliche Datenverkehr abgerechnet wird. Auch bei anderen Anbietern sind DSL-Anschluss und Nutzung dieses Anschlusses zwei voneinander getrennte Vereinbarungen. Und während eine normale Telefonverbindung nach ihrer Dauer bezahlt wird, werden Breitband-Internetverbindungen per DSL in aller Regel nach der über sie transportierten Datenmenge abgerechnet. Meist kommen dabei Pauschalen zur Anwendung, die entweder unbegrenztes Surfen ermöglichen oder eine bestimmte Datenmenge, zum Beispiel 3000 Megabyte, beinhalten. Flatrate ist in diesem Zusammenhang das Schlagwort. Der Begriff meint, dass die Kostenkurve immer gleich flach, flat, bleibt, egal wie intensiv man den DSL-Breitbandanschluss nutzt. Eine Flatrate ist aber nicht nur in Bezug auf die Kosten besonders attraktiv. Nur wer eine solche Flatrate hat, der kann auch permanent mit dem Internet verbunden bleiben. Es kostet ja nichts zusätzlich. Und nur wer permanent mit zum Teil deutlich günstigeren Tarifen und zum Teil eigenen Zusatzkästchen für die Internettelefonie auf den Markt drängen, es gibt noch eine äußerst leistungsfähige Alternative, das Fernsehkabel. Eva Krüger vom Kabelnetzbetreiber Isch. Vor ein paar Jahren hat noch jeder gesagt, im Kabel passiert nichts. Dieses große Stichwort Triple Play, also Fernsehen, Internet und Telefon übers Kabel, daran hat keiner mehr geglaubt. Und seit ungefähr einem Jahr ist wieder richtig Bewegung im Kabelmarkt. Es tut sich was. Während in den USA und in Kanada das Surfen per Fernsehkabel längst zum Alltag gehört, ist das bei uns nach wie vor eher exotisch. Ein Grund dafür ist die Historie des TV-Kabels in Deutschland, das eigentlich schon immer ein Breitbandkabel war. Damals, als so in den 80ern das TV-Kabel gebaut wurde, damals noch von der Post, hat man entschieden, das TV-Kabel in Deutschland soll in sogenannte verschiedene Ebenen aufgeteilt werden. Und man spricht da von Netzebene 3 und 4. Netzebene 3, ganz simpel gesagt, ist all das, was unterirdisch verläuft. Netzebene 4 ist das Kabel, was in den Häusern verläuft. Und was die Modernisierung des Kabels jetzt so schwierig macht, ist, dass es für Netzebene 3 und 4 unterschiedliche Eigentümer gibt. Während die Kabel der Netzebene 3, also die unterirdisch verlegten Kabel, heute den Netzbetreibern wie Kabel Deutschland, Kabel BW, Isch oder Easy gehören, gibt es für die Kabel in den Häusern eine Vielzahl kleinerer Eigentümer, Elektroinstallationsfirmen, aber auch regionale Kabelservicegesellschaften. Voraussetzung, um Internet übers Kabel zu kriegen, ist die Modernisierung des Netzes. Das können wir Netzbetreiber auf der Ebene 3 natürlich tun, aber das heißt noch lange nicht, dass der Kunde bei seiner Hausverkabelung auf der Netzebene 4 dann auch profitiert. Mit anderen Worten, der ursprüngliche Gedanke, mehr Wettbewerb zu schaffen, indem man das Kabelnetz nicht nur in einer Hand, der Hand der Post, lassen wollte, verhindert heute seine Modernisierung. Was genau muss da eigentlich erneuert werden und warum? Was man tun muss, um das Netz zu modernisieren, ist einzelne Baukomponenten in sogenannten Verstärkerpunkten austauschen. Verstärkerpunkte sind diese grauen Kästen, die am Straßenrand stehen und die dazu dienen, dass ganz klassisch das TV-Signal vom zentralen Einspeisepunkt wie ein Fernmeldeturm bis zum einzelnen Haushalt immer wieder zu verstärken, damit es da einwandfrei ankommt. Weshalb diese Bauteile ausgetauscht werden müssen, ist, dass wir das TV-Kabel quasi zweispurig machen müssen. Man muss sich das so vorstellen, für die Nutzung von Fernsehen ist es eine Einbahnstraße, die TV-Signale fließen nur zum Kunden hin. Für Internet muss es aber zweispurig werden, damit der Kunde von sich auch Daten wegsenden kann. Etwa 91% Flächendeckung meldet die Telekom bei DSL. In den meisten Gebieten Deutschlands ist ein DSL-Anschluss also theoretisch verfügbar. Beim Internet per Kabelanschluss sieht es da schon deutlich schlechter aus. Eine Zahl aus Nordrhein-Westfalen zum Vergleich: Von den etwa 4 Millionen Kabelanschlüssen in Nordrhein-Westfalen könnten theoretisch nur etwa 1,3 Millionen Haushalte auch das Internet über diesen Weg nutzen. Eine nahezu 100%ige Flächendeckung wie beim Telefon- oder DSL-Anschluss wird sich wohl nicht erreichen lassen. Ganz anders sieht das bei einer Technik aus, die ganz ohne Kabel und Drähtchen auskommt. Die Computerdaten werden hierbei einfach durch die Luft geschickt. Die Rede ist vom Mobilfunk, genauer gesagt von UMTS. Heiko Witzke von Vodafone. Die Übertragungsgeschwindigkeiten für UMTS liegen bei 384 Kilobit pro Sekunde. Im Downlink, im Uplink sind es 64 Kilobit pro Sekunde. Da wird sich ein bisschen was tun noch in der nächsten Zeit. Im nächsten Jahr, also im ersten Halbjahr, gehen wir im Moment davon aus, 2006 wird mit HSDPA der Turbo zugeschaltet zu UMTS. Wir haben HSDPA schon im Rahmen der CeBIT in Hannover auch ein erstes Mal demonstriert. Dort haben wir Übertragungsbandbreiten von 1,5 Megabit pro Sekunde erreicht. Das heißt, das ist jetzt nochmal, wenn Sie so wollen, eine Vervierfachung dessen, was wir auch jetzt schon haben. Und ich glaube, dass spätestens dann reicht es eigentlich für jeden Nutzer unterwegs. UMTS bedeutet also gewissermaßen schnelles Internet für unterwegs. Zwei Begriffe hat Heiko Witzke da gerade genannt, über die wir noch kurz sprechen müssen. Downlink und Uplink. Gemeint ist mit Downlink die Übertragungsrichtung aus dem Internet zum Gerät des Nutzers und mit Uplink die Richtung vom Handy des Nutzers ins Internet hinein. Aus dem Internet die Daten bei UMTS also deutlich flotter als ins Netz hinein. Das stört nicht weiter, denn die meisten von uns wollen ja vor allem Daten aus dem Internet herausholen. Asymmetrisch nennt man diese Technik, bei der die eine Übertragungsrichtung schneller ist als die andere. Bei der DSL-Technik, die ja eigentlich ADSL heißt, das A steht auch hier für asymmetrisch, ist das genauso. Aber die eben erwähnten 64 Kilobit pro Sekunde, das ist genauso schnell wie ein herkömmlicher ISDN-Festnetzanschluss, der von den meisten Internetnutzern ja als doch recht langsam empfunden wird. Volkmar Nilkes beschäftigt sich am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Projekten rund um Basistechnologien für die Kommunikationstechnik. Kann man bei UMTS in der heutigen Ausbaustufe überhaupt von Breitbandtechnik sprechen? Ich könnte jetzt ganz nüchtern als Ingenieur sagen, die ITU hat definiert, dass alles, was mehr als 2 Megabit pro Sekunde Breitband ist. Breitband, da gibt es eigentlich eine ganz passable Definition von dieser Breitbandinitiative, die besagt, also Breitband ist alles, was den Nutzer nicht limitiert bei seinen Anwendungen, die nicht verzögert ist. Also es ist nicht Breitband, wenn ich dann erstmal eine Kaffeetasse trinken gehen kann, bis sich ein Bild aufgebaut hat, sondern wenn das eben sofort da ist oder wenn ich meine Digitalfotos oder Filme eben ruckzuck verschicken kann. Im März 2002 gründeten die Bundesregierung und die Initiative D21 die sogenannte Breitbandinitiative. Das Ziel dieser Bestrebungen ist es, Zitat aus ihrem Programm, dass deutlich vor dem Jahr 2010 mindestens die Hälfte aller privaten Haushalte über einen Breitbandzugang verfügen. Zitat Ende. Und die andere Hälfte? Oftmals ist es nämlich so, dass ein Nutzer zwar gerne einen DSL- oder Kabelanschluss haben möchte, aber technische Hürden das verhindern. Was dann? Dann kommt eine Technik zum Zuge, die bisher in dieser Sendung noch nicht Thema war. Wireless LAN oder WLAN. Ein Bericht von Holger Bruns. Unüberwindlich sind die Schwierigkeiten, die kleine Gemeinde Selm in der Nähe von Dortmund mit zeitgemäßen Internetzugängen zu versorgen, denn Selm ist glasfaservernetzt. Die herkömmlichen Kupferkabel wurden alle aus der Erde gerissen. Damit ist es in Selm aus und vorbei mit dem heute üblichen ADSL, denn ohne Kupferkabel funktioniert das alles nicht mehr so ohne weiteres. Das hat vor allem technische Gründe. Die sogenannten Multiplexer zum Verbinden von herkömmlichen Telefonkabeln und Glasfasern sind den Telefongesellschaften zu teuer, wenn sie nicht nur für ISDN, sondern auch für breitbandige Internetanschlüsse taugen sollen, sagt Klaus von Rojen aus der Selmer Stadtverwaltung. So sehr wir uns Anfang der 90er Jahre darüber gefreut haben, dass wir ein Glasfaserkabel bekommen haben, umso mehr haben wir uns in den letzten Jahren darüber geärgert, dass wir nicht mehr das alte Kupferkabel haben. Und dadurch gab es viele Insellösungen, es gab Gewerbetreibende mit einer Standleitung, es gab privat aufgebaute Funkverbindungen vom Ortsteil Borg nach Selm hin, um dieses Dilemma zu überbrücken. Eine Bürgerbewegung setzte schließlich durch, dass Selm auch internettechnisch nicht vom Rest der Welt abgenabelt wird. Seit einiger Zeit gibt es in Selm nun ganz viele kleine Funkmasten, die drahtloses Internet verbreiten. Für die Bürger war es eine Art von Erlösung und auch dem städtischen Gymnasium ist nun endlich der zeitgemäße Einsatz des Computers im Schulunterricht möglich. Wir brauchen das Internet vor allen Dingen, um das selbstständige Lernen der Schüler in der gymnasialen Oberstufe zu fördern und auch überhaupt, um den Schülern einen Internetzugang zur Verfügung zu stellen. Und bevor es das WDSL hier in Selm gab, mussten wir mit ISDN-Geschwindigkeit auf einer Internetplattform arbeiten, was fast gar nicht möglich war. Und die Bandbreite, die wir jetzt zur Verfügung haben, reicht super aus, auch um die multimedialen Inhalte, die wir auf der Plattform benötigen, rüberzubringen. Wir gucken Filme, wir sehen Flash-Animationen in den einzelnen Fächern, eher weniger Radio hören. Für Eckhard Lehrmann vom städtischen Gymnasium Selm ist die Sache klar. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Immerhin ist seine Schule selbst ein Antennenstandort für das Selmer Internet und da musste sogar der Hausmeister mal aufs Dach klettern und den Mast mit aufbauen, den die Stadtverwaltung natürlich genehmigte. Wir haben als Verwaltung und zusammen mit der Politik ein Unterstützungssignal gegeben. Wir stellen die öffentlichen Gebäude kostenfrei zur Verfügung, dass hier Antennenanlagen aufgestellt werden können. Und so bin ich beim Aufbau der Ansprechpartner. Das Selmer Netz wird von der Selmcom betrieben. Das ist ein kleiner Internetprovider, der seinen Kunden die notwendige Übertragungstechnik zur Verfügung stellt. Thomas Engels, hauptberuflich der Inhaber einer Werbeagentur, ist Sprecher der Selmer Bürgerbewegung, die das alles angeleiert hat. Derzeit werden nur 10% der Leistungsfähigkeit des Netzes wirklich ausgenutzt. Das heißt also, die Reserven, die diese Verbindung bringt, sind noch relativ groß. Natürlich mit steigender Nutzerzahl wird das Netz mehr beansprucht. Dann ist aber sicherlich auch in Planung, noch eine zweite, dritte Richtfunkstrecke nach hierhin hineinzubringen. Die Technik ist einfach zu bedienen. Eine spezielle Antenne mit einem Kabel zum PC, mehr ist nicht zu installieren. Allerdings funktioniert der Zugang zum Netz nur mit einer Sichtverbindung zu einem der Selmer Internetmasten. Die Endkunden haben ja hier ein Modem, das ist ein konventionelles WLAN-Modem, das entsprechend aber noch einen Hardware-Chip auf dem Board hat, wo eine eindeutige Authentifizierung implementiert ist. Das kann man ungefähr so vergleichen wie mit einem Handy und der entsprechenden Chipkarte und dem PIN. Das Netz ist also sicher und muss das auch sein, damit niemand auf Kosten anderer Leute surfen kann. In Selm plant man jetzt eine ganz neue drahtlose Übertragungstechnik, mit der sich noch mehr Daten übertragen lassen als mit der herkömmlichen Technik und das mit noch größerer Reichweite. WiMAX heißt der neue Standard für regionale Funknetze. Klaus von Rojen hofft darauf, dass Selm mit seinem drahtlosen Internet auch anderen bisher DSL-freien Zonen ein ermutigendes Beispiel gibt. Wenn man bedenkt, dass wir in der Vorstufe stehen, dass das richtige WiMAX-Protokoll noch kommt, mit noch größeren Übertragungsgeschwindigkeiten und vor allen Dingen auch Reichweiten, bin ich davon überzeugt, dass es eine große Zukunft haben wird. DSL, Kabel, UMTS oder WLAN, es gilt heute als nahezu unverzichtbar, wenigstens über eine der Techniken mit dem Internet verbunden zu sein. Aber braucht man es wirklich? Das schnelle, breitbandige Internet? Was machen denn Breitbandnutzer so mit ihrem Anschluss? Wir haben uns umgehört. Also was ich mit Breitbandinternet mache, ist mir natürlich Internetstreams anhören, Internetradio. Downloade. Also ich kriege also öfters mal so E-Mails, wo eben größere Anhänge dabei sind und das tue ich dann, ja, eben runterladen. Es geht halt um einiges schneller, wie wenn jetzt ein Analog oder ISDN. Ich gehe auch auf Audiodateien und höre mir die an. Ich habe mir gerade die Wahlprogramme der Parteien heruntergeladen und finde es sehr bequem, das so nebenher anzuhören. Schnell ist ein relativer Begriff, vor allem in Bezug auf das Internet. In Schweden zum Beispiel ist es nicht unüblich, einen Internetanschluss mit 100 Megabit pro Sekunde zu Hause zu haben. Zur Erinnerung, das ist 16 Mal schneller als unsere bisher schnellsten DSL-Anschlüsse. Volkmar Nilkes vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vor 2-3 Jahren hatte ich einen schwedischen Kollegen mal gefragt, was er denn zu Hause mit einem 100 Megabit pro Sekunde Anschluss machen würde. Da hat er nur die Achseln gezuckt und gesagt, fragen Sie mich nicht, fragen Sie meine drei Jungs, ich komme hier nicht mehr an meinen Rechner ran. Also es gibt schöne Untersuchungen, da hat man mal untersucht das Nutzerverhalten von DSL-Nutzern kontra ISDN-Nutzern. Und dabei hat man also signifikant festgestellt, dass die ISDN-Nutzer zwar Audiodateien sowas noch runterladen, aber so gut wie keine Filme oder Fotos oder kleinere Videosequenzen, während die DSL-Nutzer also sehr viel stärker Videosequenzen runterladen. Also das heißt, in dem Moment, wo die Leistung zur Verfügung steht, fällt den Leuten auch immer wieder ein, was Neues zu machen. So ist es heute schon möglich, über einen schnellen DSL-Anschluss komplette Spielfilme aus dem Internet herunterzuladen. Und die Netzbetreiber arbeiten fieberhaft daran, sogar Live-Fernsehprogramme in hoher Qualität über die Datenleitung zu übertragen. Andererseits arbeiten die Mobilfunkunternehmen aber mindestens genauso fieberhaft daran, Sprach- und Videotelefonate sowie Internetverbindungen künftig ganz ohne Kabel und Drähtchen eben per Funk zu übertragen. Also, es bleibt ganz schön unübersichtlich im Markt der Internetanschlüsse. Und die Geschwindigkeiten und Preise ändern sich beinahe täglich. Ganz abgesehen davon, dass es auch stark davon abhängt, wo man wohnt, ob eine bestimmte Anschlussart auch tatsächlich verfügbar ist. Das alles ist nicht gerade dazu angetan, die Verbreitung von Breitbandanschlüssen zu fördern, wie sich die Bundesregierung das wünscht. Welt am Draht. Breitbandnetze hieß heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie sich weiter über das Thema informieren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage. Dort können Sie das Manuskript dieser Sendung noch einmal in Ruhe nachlesen und sogar die Sendung noch einmal hören. Und das funktioniert auch mit einem langsameren Internetanschluss. Außerdem haben wir Ihnen einige interessante Links zu weiterführenden Informationen dort zusammengestellt. Sie finden all das auf unserer Homepage und die erreichen Sie über www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Ich bin Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.